ihr merkt, wir sind zu dritt. Wow. Eigentlich sind wir zu fünft. Zu fünft hier heute da. Wir haben nämlich die Entourage von niemand geringerem als Riggedy Rockstar heute. Von Radio fucking Nukular. Nein. Dem erfolgreichsten Podcast. Und reichsten der Welt. Podcast der reichsten Podcast der Welt. Wie viel verdient ihr momentan auf Patreon? Ich glaube 3,8. Damit meinst du 3.800 Euro, was du gerade versucht hast. Ja, man redet nur noch so in so kurze... Oder 3,80. 3.800 Euro für drei Leute. Ja. Das ist eine Menge. Das ist schon ganz geil. Ja, davon kann man sich schon mal was kaufen. Und was kaufst du dann? Was kauft ihr euch davon? Weil wir haben nämlich gemerkt, wir finden es eigentlich eine Frechheit, Geld zu verlangen von Leuten. Weil wir haben zum Podcasten brauchst du halt nur zwei Mikros und ein Interface. Und wir haben alles schon... Und also wir brauchen es auch nicht in einer besseren Ausführung. Das heißt, wir können das Geld nicht wieder reininvestieren. Ja, aber das ist so geil, da kann man sich geile Sachen kaufen. Klamotten und aber Autos. Nur für sich selber. Aber man will ja den Hörern was zurückgeben. Oder habt ihr das komplett abgeschlossen? Nee, wir kriegen ja den Podcast, reicht doch. Versuchst du gerade, ihm schlechtes Gewissen zu machen? Obwohl ja, du versuchst das gerade. Ich versuche, mir mein schlechtes Gewissen einfach auszureden, indem mir der Radio Nukular-Meister gerade einfach sagt, ja, das ist, man kann mit den Leuten einfach so umgehen. Weil ich will das ja auch. Ich will auch Geld einfach. Aber die Leute machen das ja freiwillig. Die können ja trotzdem deinen Scheiß hören. Ich meine, es hören dann irgendwie, wenn dann ich weiß nicht, 100.000 Leute hören und es sind aber nur so 1.200, die sagen so, sie haben Bock, was zu spenden. Und das ist... die sind ja freiwillig da. Die sind ja nicht gekommen, weil wir gesagt haben, mach das bitte so, wir brauchen neue Autos. Wir sind schon die Guten, ne, in der ganzen. Möchtest du eigentlich Rockstar genannt werden? Oder? Nee, sag doch bitte Max. Max. Das ist immer so schwierig bei Leuten, wo man hauptsächlich den Künstlernamen kennt. Weiß man nicht mal, wie man die ansprechen soll. Irgendwie so Prince oder so, weiß man auch nicht genau. Ist es dann Herr Prince oder Prince. Mr. Aber Prince? Aber die Sache hat sich nicht erledigt. Die Sache hat sich Gott glücklich sei Dank. Auch endlich. Gott sei Dank ist er gestorben, bevor ich ihn unangenehm ansprechen konnte. Aus dieser Awkward-Situation. Er hat es nochmal gut gemacht, aus Awkward-Situationen rauszukommen. Das konnte immer ganz gut. Einfach sterben. Erstmal wollte ich euch allen, auch Larissa Ries, die hier im Raum ist, und ihr Hund Wilma, der eben genießt hat, erstmal wollte ich euch allen frohen Leichnam wünschen. Ja. Von ganzem alles Herzen. Einen frohen Leichnam. Dankeschön. Dir auch, Larissa. Hammer. Danke. Warum gibt es den eigentlich? Die Diskussion hatte ich vor ein paar Tagen mit einem Freund. Ich habe eben nachgelesen, wie der Name entstanden ist. Und es hat weder mit froh noch mit Leichnam was zu tun. Das heißt, es hätte auch einfach irgendwie, weiß nicht, tötet eure Kinder Tag heißen können. Mhm. Es hätte genauso gut einfach noch viel schlimmer ausgehen können. Das hat weder was mit Leichnam. Das wäre ein Tag, der hätte mich motiviert. Ja. Und woher kommt das dann? Kill your darlings. Das habe ich nicht weiter gelesen. Da habe ich den Wikipedia-Artikel abgebrochen. Er war sehr lang, er war dröge nicht, geschrieben. Kill your darlings bedeutet, töte deine Kinder. Ich finde auch. Ehrlich gesagt. Also ich finde aber genau. Auch, in Wikipedia macht es falsch, weil die am Anfang die wichtigsten Informationen raushauen. Ja. Man hat nicht mehr so viel Interesse, das weiterzulesen, weil die am Anfang schon die ganzen geilen Facts raushauen. Und am Ende kommt dann nur noch so, ja, okay, das ist, also die Spannungskurve von Wikipedia-Artikeln, das ist, glaube ich, ein Thema. Du hast ja auch einen Wikipedia-Artikel, habe ich gesehen. Ja, habe ich tatsächlich. Ich habe mich intensiv darauf vorbereitet. Ja. Ich habe ihn selber noch nie so richtig gelesen. Aber du, also... Ist das eigentlich eine Socke über dein Mikrofon? Ja, mein Gott, ist eine Socke. Ja. Als Popschutz, ist der beste Popschutz aller Zeiten. Das ist wirklich, also auch im übertragenen Sinne, ist perfekt. Mhm. Weil es ist gut, ist mobil, kann man gut rumtragen. Aber du hast ja einen Wikipedia-Antrag schon mal bearbeitet, oder? Ich habe noch nie, ich weiß gar nicht, wie das geht. Du hast sogar eine Diskussion. Ich hatte eine Diskussion. Er ist mit Christian Gürnt und Dominik Hammes, Teil des 23. bestehenden Rudi Nukular. So wie 19. Ja, ist nicht so spannend, die Diskussion. Ich dachte, es gab mal irgendwann, ich habe nur mal mitbekommen, dass einer gesagt hat von diesen, da gibt es ja so Admins, die das dann, ich verstehe das gar nicht, wie die Hierarchie ist bei Wikipedia, also wer da was zu tun hat. Und da gab es mal einer, der hat gesagt, dieses ganze Podcast-Ding ist nicht wichtig. Und da ging es dann halt im Internet rund, so, weil die ganzen, was ist nicht wichtig? So, es wurde halt wegen fehlender Wichtigkeit wurde das gelöscht. Mir fucking 3.800 Euro wichtig. Ja, so, weißt du, da sitzt irgendwo so einer so, hallo, ich bin der Mau, ich muss was tippen. Ja. Und dann so eine Wikipedia-Mau. Und da war ich, das hat er nicht. Das würde mich mal interessieren. Ich glaube, da war einfach sauer. Welche unwichtigen Leute entscheiden, was wichtig ist und was nicht bei Wikipedia? Ja, welche niederen Geschöpfe? Am Ende ist es ein Buchhalter. Ich wollte auch für die Sendung, die wir hier produziert haben, meinet es das deutsche SNL, die wir produziert haben für die Sendung. Die unwahrscheinlichen Ereignisse. 23.80 Uhr irgendwann im WDR. Mega egal. Die erste negative Quote im deutschen Fernsehen. Ja. Aber es war ganz Spaß gemacht, das zu produzieren. Und darum geht es ja letztendlich eigentlich. Darum kommt es ja an. Und dafür wollte ich eine Wikipedia-Seite erstellen. Und dann auch so die Namen der ganzen Ensemblemitglieder. Und dann hieß es ja, die sind unbedeutend und unwichtig gelöscht. Das ist so gelöscht schlimm. Und dann ist auch unbedeutend einfach und unwichtig. Unbedeutend und unwichtig. Auch einfach so zwei richtig negative Wörter, die man so reingedrückt bekommt. Man sitzt da also so, hallo, ich steck da meine Arbeit rein, du Wichser. Ja. Ja, aber es ist aber eine interessante Frage, ab wann man Wikipedia würdig ist. Aber du hast es anscheinend geschafft. Ich wie hast du es geschafft? Ich habe ganz, ganz viele Anläufe gab es anscheinend. So. Es gab immer wieder Fans, aber einer hat mal so den Mega-Mo, er ist aus Rottgau. Und hat so ganz schlimmen Artikel, der wirklich wie von einem Fünftklässler geschrieben war. Und hat das dann, war ja nicht gemein, aber es war wirklich ganz traurig. Ich war glücklich, als er gelöscht wurde. Aber Moment mal kurz, ein Album von dir war auf Platz 37 der deutschen Charts. Ja. Aber dann hast du ja, also erstmal Applaus. Und dann hast du ja wirklich aber auch so einen Artikel verdient, wahrscheinlich. Weil wenn man da schon so eine Tabelle bekommt, da muss ja irgendwer sich hingesetzt haben und so eine HTML-Scheiß geschrieben haben. Oder ist es einfacher bei Wikipedia? Ich weiß es nicht. Ich, keine Ahnung. Aber schon geil. Aber Platz 37, ja, Platz 37 war ist ganz toll. Hättest du dir rückblickend eher Platz 36 gewünscht? Ja. Ich bin in der Woche rausgekommen, da auch eine neue Helene Fischer-Platte rausgekommen, wo es ist. Natürlich und alles die ersten 36 Plätze eingenommen. Und Jan Delay und es war Ostern. Das war, glaube ich, die schlimmste. Oh. Also das Label hätte nicht falscher liegen können. Also man hätte nur so noch am Weihnachtswochenende releasen können, um noch mehr abzukacken. So. Aber welchen Platz hätte es denn verdient? Ich hätte, ach so, Top 20 hätte ich schön gefunden. Ja, ist ja schön. Ja? 18? 18, super. 18, super. Ja? Ja. Ich finde es immer so geil, wenn es irgendwie so Toplisten gibt, wo man dann sagt, das Plattenlabel versucht zu beschönigen, welchen Platz man gemacht hat. Und dann sagen die, er hat es in die Top 18 der deutschen Single-Charts geschafft, wo man sofort weiß, welchen Platz er hatte. Weil wenn es Platz 16 gewesen wäre, hätten sie vielleicht Platz die Top 16 gesagt. Also instant ist es Platz 18. Ja, mehr der Versuch. In deinem Wikipedia-Artikel steht auch, dass du 2005 dein erstes Freestyle-Battle gewonnen hast. Mhm. What? Das fand ich. Das ist auch mein einziges. Das war auch das letzte Mal, dass ich gefreestylt habe. Mach mal ein Beat an. Mach mal jetzt ein Beat. So, nein. Okay. Ich finde das ganz. Freestyle finde ich das Schlimmste auf der Welt. Aber da hat derjenige, der den Wikipedia-Artikel geschrieben hat, gemerkt, so da ist seine Karriere, hat sie begonnen. So, das war der erste Punkt der Karriere. Stimmt, geil. Also. Es gab ab ja noch eigentlich vorher einen Punkt, wo ich mal im Quatsch Comedy Club versagt habe. Ehrlich? Ja, ja. Will ich auch Stand-Up? Stand-Up. Ohne Gimmicks, ohne Piano, ohne. Kannst du dich noch an einen Gag erinnern? Tatsächlich gar nicht mehr. Nicht mal einen. Ich bin, glaube ich, bin auf die Bühne. Ich habe eigentlich das Kristallprinzip versucht damals. Ich war schon, war seiner Zeit schon weit voraus, weiter als seine Augen zusammenliegen. Ich habe gesagt, ich bin rausgekommen, ich bin der Max, ich bin fett, glaube ich, bin ich dabei. Also da war schon Husten im Raum. Das war einfach ein Mann als Heuballen verkleidet durchgelaufen, weil es so schrecklich war. Durchgerollt, Kristall wahrscheinlich. Einfach. Kristall, so. Den merke ich mir. Da war das. Ja, da war. Aber ich finde es geil, wenn deine Karriere fängt an. Rockstar gewann 2005 sein erstes Freestyle-Battle in Aschaffenburg. Geil. Geil. Aber das war mein 8-Mile-Moment. Teilnehmer leider aber. Das war mein 8-Mile-Moment, Alter. Ja, so, ein Jugendcafé, 200 Leute gehen rein, 300 waren drin. So, die Luft stand, die Leute sind über die Fenster im Klo reingeklettert. Und ich stand da oben, weil meine, weißt du, so, ich sah halt aus wie der Dorf-Eminem, der Dorf-Mo. Und hab die ganzen Typen, die alle irgendwie so in dieser Savage-Phase waren, wo sie die Kappen so getragen haben, so SFV, blablabla, so wie Hunde, und einfach nur wie Hunde gerappt haben. Runtergezogen. Mhm, die haben immer so, ja genau, die haben, ja. Die, haben so bis auf die Nase herunter. Savage hat immer noch nichts gesehen, glaube ich. Und hat er nicht gesehen, wie scheiße er damit eigentlich aussieht. Ja. Und auf jeden Fall kam ich dann da rein mit so einem Wollpulli und hab dann damals dieses Freestyle-Battle da abgehalten und hab dann da alle nach und nach an die Wand gefickt, obwohl alle dachten, was ist das für ein komischer Typ mit seinen komischen Klamotten und so. Aber wir machen ja auch manchmal Freestyle. Macht ihr? Und ja, wir üben das immer. Und wir haben uns gefragt, hast du eine Line, mit der du anfängst, irgendwie so einen Reim, mit dem du dann drin bist? Weiß ich nicht mehr, ich habe ja seit 10 Jahren nicht mehr gefreestylt. Und da hast du einfach alles dann verdrängt, was du davor gemacht hast. Ich mein Name ist Rockstar, das Rock steht für... Ja. Stein. Stein. Rock, Stein. Harte. Reimt sich Stern. Leim. Kein. Fein. Stein. Hör auf. Ja, ich höre. Hör auf. Entschuldigung. Ich finde es nicht auch so ein bisschen absurd, dass sich diese Hip-Hop-Welt, die ja so krasse Typen, krasse Gangster, dann so mit Lyrik überschneidet, ja, irgendwie. Reimen. Ich finde das immer so seltsam. Warum hauen die sich nicht aufs Maul? Warum hat sie das, warum hat sie das durchgesetzt, dass man wer schreibt die besseren Gedichte? Also das ist ja wirklich so dermaßen kontraintuitiv. Also, ne, also das... Ja. Ist ja so seltsam, wenn man irgendwie wenigstens Kampfsport oder Skateboard oder Breakdance von mir ist. Aber dann sagt man. Den besten Reim auf Laktoseintoleranz zu finden. Das Schwulstmögliche, was es gibt eigentlich in der Denkweise, zu sagen, man schreibt die cooleren Gedichte. Was ist da passiert? Dass gerade sowas dann irgendwie so ein Battle, irgendwie so eine Battle, weiß ich nicht, Philosophie dann ans Tagesicht gebracht hat. Ne? Ich meine, die hätten ja auch Theater spielen können, ja. Irgendwie, so, einfach so eine kleine Szene. Stell dir mal vor, so Azad und Massiv machen so gegeneinander Theater. Ja, so ein Auftritt oder so ein Limerick oder sowas oder in der Art. Limerick. Ja, eigentlich, ich glaube, dein Hund lechzt nach Freiheit. Soll ich ihn hier rauslassen? Ich weiß nicht, ob er die Kabel da hat. Nein, ich glaube, es ist... Ja, dann lassen wir ihn lieber einfach in Gefangenschaft hier in dieser stickigen Tonbox. Wo sehr viel Schokolade auf dem Boden war, habe ich es verteilt. Es ist nicht deine Schuld, aber Hunde gehören einfach ins nächste Büro. Es tut mir leid. Leute werden sich fragen, warum Larissa Ries zum ersten Mal hier bei uns in der Nähe ist, während einer Aufnahme und wie sie ja nicht das Mikrofon lassen. Aber jetzt hier ist es knallhart durch, weil wir haben Rockstar eingeladen Vanessa Ries ist ein lästiges Anhängsel gerade einfach. Ja, und wir werden sie einfach jetzt knallhart ignorieren. Ja. Nein, aber du bist natürlich auch noch Gast. Ja, halt small. Wir hatten sehr lange keine Gäste mehr. Wir wissen gar nicht warum, aber jetzt haben wir uns mal wieder getraut, einen Gast einzuladen. Aber wir haben die Gelegenheit ergriffen. Wer war der Letzte? Der Letzte? Ralf Rute? Donny O'Sullivan. Donny O'Sullivan. Donny O'Sullivan. Sag mal X. Einer der großen drei Podcaster. Von Gäste Radio Nukular, Podcast UFO und Gästeliste Geistermann. Die drei großen Podcasts Deutschlands. Ach, der ist bei Gästeliste? Ja. Ich habe immer nur das auf dem Stream wegen Buckelberg. Buckelsberg? Von Buckelberg. Der mit den grauen Haaren von Gästeliste Geisterbahn. Die gehen auch inzwischen auf Tour, ne? Wir? Ja. Nein, ihr noch nicht. Nee, wir aber nicht. Wir haben uns was Besonderes überlegt. Wir wollen eine Inkognito-Tour machen. Dass wir auftreten, aber nicht als wir selbst, sondern als Undercover-Zauberer-Team. Und dann, weil ich finde die Live-Tour immer mega geil. Ich habe es auch total genossen bei euch. Aber es ist halt schon ein recht leichtes Publikum. Ne? Das ist jetzt keine Kritik oder so. Aber die was kennen meinst halt, du denn mit leicht? Na, die kennen halt alle die Insider. Die finden die sowieso geil. Ach so, die das, haben ja, sowieso das Bock. Stimmt, das ist wirklich und da kann man irgendwas sagen und die feiern das so oder so. Oder wenn man sich mal verspricht, das ist dann ist es halt der Max, der Dusselige. Nicht böse gemeint, aber es ist halt sehr relativ das einfach. Riesenarschloch, nicht, dass ich das nicht respektiere und mega Respekt davor habe, was ihr da abgezogen habt. Aber ich fände es auch mal geil, wenn man das einfach von einem komplett neuen Publikum, die nichts kennen, die keinen Insider kennen und gar nichts und vielleicht auch 20 gedacht, Jahre über dem Durchschnitt sind und irgendwie was ganz was anderes ist. Wir haben gedacht, wir machen dann irgendwie... Und dann da kommen mit Floppen einfach, wir komplett failen einfach. Wir plakatieren einfach gar nichts. Zaubershow oder sowas, dann Borentin und Beffern machen die große Zaubershow und dann, dass Leute hinkommen, die wollten wirklich Bock auf Magic haben und dann machen wir da einfach unseren Podcast, Leute haben keinen Bock mehr und gehen. Ja, einfach unkommentiert setzen wir uns da raus und machen unseren Podcast. Oder einfach in ein Altersheim gehen und den während die Mittagessen machen. Einfach die müssen zuhören. Einfach jetzt dann genau, wenn die so reingeschoben werden von den Pflegern. Da fällt mir gerade eine ganz, ganz schlimme Geschichte ein. Wir mussten mal so, haben so Schultheater aufgeführt und dann wurde irgendwann so, ja, wir wollen den alten Leuten was Gutes tun, wir führen das nächste Woche nochmal im Altersheim in Rottgau auf, in Rottgau Niederroden. Und dann sitzt du da, und, also du spielst dann da dein Programm runter und du merkst einfach so, die werden da so reingeschoben, die wollen da nicht sein. So, die können aber auch nicht fliehen. Die können nicht fliehen, die sind immer so, hey, aber ich stelle mir vor, dass Altersheime einfach die Entertainment-Hochburgen sind. So die 8. Klasse geht und so zwei sibirische Tiger werden reingefahren. Irgendwie so die aber mega, auch keine Reaktion oder so. So die Monster-Truck-Show und so einfach die alten Leute den ganzen Tag am Entertainment-Overkill einfach sitzen. Und der ganz große Superstars. Whitney Houston tritt trotzdem nochmal auf mit Prince Hand in Hand. Und die warten alle vor der Tür, so einfach so Prince, irgendwie Mick Jagger oder so stehen alle rum. Alle Bock. Weil das kann man nicht ablehnen eigentlich. So Altenheim kann es ja nicht ablehnen. Nee, kann ich nicht ablehnen. Könnt ihr Sachen ablehnen? Wie ist das immer so, wenn ich bin sehr krank und ich will euch nochmal interviewen oder so? Schwierig. Du lehnst bestimmt auch ab und zu Sachen ab. Ja, so, man muss ja, zu man muss halt Podcast kommen und so. Wir wurden jetzt angefragt für ZDF, die einen Beitrag über Podcasts machen wollen. Und wir wollten eigentlich ablehnen. Weil man sieht es halt genau, dann stehen die hier mit einer Kamera und wir nehmen so awkward auf. Das ist ein awkward, das ist halt, Moment. Genau, das ist ein seltsamer Moment, wo man hier einfach ungefragt dann hier ist. Und dann halt versucht so aufzunehmen und dann eigentlich will man das gar nicht. Man macht auch, natürlich nimmt man das nie echt auf und man faket das so. Und dann muss man halt diese spießigen O-Töne an die Kamera geben. Ja, ich bin Stefan, ich mache das jetzt seit 2 Jahren. Und das passt einfach auch gar nicht. Das ist irgendwie auch, weiß nicht, ja, es geht ganz schwierig. Vor allem, weil diese Berichte sind ja meistens auch nicht so geil gemacht. Ich war irgendwann mal bei RTL, da wollten sie Rockstar vorstellen. Ach du liebe Zeit, für RTL, aber RTL Hessen. Weil das war damals für den New Music Award und da war ich für... Dein RTL. Mein RTL, das war wirklich Hessen. Mein RTL. Nein, nicht dein RTL, das RTL von Hessen. Unser RTL. Und wir waren dann Hessens da, wir hatten so einen richtig beschissenen Proberaum in so einer Schweinescheune irgendwo hinten drin. So, und dann kamen die RTL-Mongos das passt da ja. an. Haben manche vielleicht gesagt, die euch nicht mögen. Ja. Und das passt auch zu RDL. Ja. In dem haben sie sich ja richtig wohlgefühlt. Die haben auch gleich 3 von den Schweinen mitgenommen für mitten im Leben und so. dann standen sie so, ja, könnt ihr nochmal mehr so Acting? Und auch immer so, ja, du kennst Crow. Ja, ich kenn Crow. Ist scheißegal, dass ich Crow kenne. So. Ja, kennst du auch Kraftklub? Ja. Erzähl was von Kraftklub. So ich bin doch hier, um über mich zu reden, du Arschloch. So. Und dann habe ich halt immer gesagt, mach ich nicht. So. Dann haben die sich mega da eingepisst. Und so. Ja. Kannst du nichts über Crow erzählen? Wie sieht der ohne Maske aus? Ja, wie ein Mensch, Alter. So. Nee, das ist echt ein Panda. Ah, du kennst wirklich Crow? Ich war mal mit dem auf Tour, ja. Jetzt würde ich auch gerne darüber reden, aber ich will nicht den RTL Hessen-Moment jetzt hier haben. Sei nicht mein RTL. Nee. Ist Crow eigentlich Banksy? Ja. Weiß man da was? Ja. Wir haben überlegt, dass wir... wir haben irgendwann gemerkt, dass beim Neo Magazin schreiben wir manchmal Fragen, die Jan aber nie interessiert, aber einfach so Backup-mäßig schreiben wir dann für ihn die Fragen auf. Und wir dachten mal, wir haben irgendwann gemerkt, dass niemand liest. und wollen dann immer die Frage oben hinschreiben, bist du Banksy? Weil wir dachten, statistisch gesehen ist bei dem 395. Gast vielleicht irgendwann mal die Chance relativ groß, dass es Banksy ja, ist. Irgendwann sagt Herbert Feuerstein einfach, ja. Ja. Ich bin Herbert Feuerstein ist motherfucking Banksy. So, what? Ja, er muss auch ja. Das ist die Regel Bettina bei Banksy. Oder so. Die Regel bei Banksy ist, er muss ja sagen, wenn er gefragt wird. Wie bei Cops. Das ist wie bei Undercover-Polizisten. Die müssen dann ja sagen. Ist es so? Nein, das ist auch nur eine Urban Legend. Das okay. Die Banksy in die Welt gesetzt hat wahrscheinlich einfach. Oh, das ist so mein Fuck. Die Undercover-Polizisten in die Welt. Das stimmt, das ist eigentlich viel cleverer, zu sagen, dass Undercover-Polizisten das nicht sagen müssen. Das sagen müssen, weil dann kann jeder Undercover-Polizist immer sagen nein. Und dann denken alle, hat okay, vor Gericht aber Polizist trotzdem sein. Noch Bestand. Das ist total clever. Ja, clever. Hast du auch clevere Ideen manchmal? Nein, ich bin Rapper. Die haben keine cleveren Ideen. Nee, ich habe ja immer clevere Ideen. Ich bin ja fleißig. Aber jetzt gerade aktuell, ich hatte vor ein paar Tagen eine Sonne, ich habe es vergessen. Du hattest eine Sonnenbrille? Nein, nicht eine Sonnenbrille. Ich hatte eine total clevere Idee, wie man alles auf der Welt verändern kann. Ich hab's vergessen. Oh, nein, ja. Alter, das kann ja, nicht sein. Es war wirklich so, wo ich dachte, huiuiuiui. Und dann war es aber das weg. Hast du dich selber überrascht? Ja, mich selber überrascht. Du saß im Auto und hat einen geilen Moment gehabt. Das hat man manchmal auch. Ja, man vergisst weiß, man, weil einem einfällt, dass man noch Milch braucht oder sowas. Diese so scheiß Belanglosigkeiten, Milch, ne? Moloch Milch. Einfach denke ich mir auch, wenn man nicht die ganze Zeit essen müsste, schlafen müsste und so ein Scheiß. Diese ganzen Sachen, die man einfach braucht, wenn man lebt, existiert. Ja, wenn man das einfach mal abschafft. Genau. Wir, lange, sagen, wir schlafen nicht mehr und wir essen nicht mehr. Ich glaube, wir schlafen 2/3 unseres Lebens. 20% unseres Lebens. Ich habe diese Zahl parat gehabt, als ich mir eine Matratze gekauft habe, weil ich den Verkäufer beeindrucken wollte. Aber jetzt werde ich es mittlerweile vergessen. Aber ich weiß noch. Aber er hat es tatsächlich auch nicht geschafft, ihn zu beeindrucken. Er hat die Line gedroppt und der so, ja, kann sein. Weiß ich. Ich bin Matratzenverkäufer, du Arschloch. Und stand auch in dem Laden einfach auf jedem Werbestell. Sie verbringen so und so viel Stunden ihres Lebens mit Schlaf. Also ja. Schlafen sie besser gut. Nee, aber wenn man das alles nicht mehr machen müsste, wenn man nicht mehr essen müsste, aufs Klo gehen müsste, im Stau stehen, diese ganzen natürlichen Dinge, die man halt im Leben durchlebt, das wäre echt geil, glaube ich. Das ist echt ein besseres Leben. Dann absolut. Halt, kommst du auf bessere Ideen vielleicht einfach. Dann hast du mehr Zeit. War das deine gute Idee vielleicht, nicht mehr schlafen zu müssen? Nee. Ja, nee. Schlaf ist schön. Schlaf ist super gut. Ich schlaf ganz gern. Aber ich schlaf in letzter Zeit super kurz, oder? Ich bin so ein 5-Stunden-Schläfer geworden. What? Ja, geht mir aber auch so. Ich bin heute auch irgendwie nach 6 Stunden aufgewacht. Konnte nicht mehr einschlafen, weil dann war es hell und dann so Kinderidioten draußen auf dem Spielplatz und so, und die haben überhaupt keinen Respekt mehr heutzutage. Kinderidioten. Und das waren nicht nur Kinder, es waren auch dumme als Kinder. Als wäre es ein Begriff einfach. Schwarz-Leibige also Kinderidioten. Das waren so Infanten einfach. Das war gar nichts. Ich bin Infant, das ist auch ein geiles Wort. Ja, das hat mein Deutscher, der Karl-Lehrer, mal gesagt, als du irgendwie gerade sowas bearbeiten musst, dann stand er so am Fenster und hat auf den Sportplatz rausgeschaut und da haben gerade so Kinder Fußball gespielt und die einen hatten so schwarze Trikots an und stand dann nur so da. Schwarzleibige Infanten. Badass. Mit der größtmöglichen Verachtung. So. Mit Sport kann er nichts anfangen und mit Kindern auch nicht. Die lesen auch nicht Goethe. So, das ist schwarzleibige Infanten. Leibige, schwarzleibige. Das war so. Und alle nur so, what the fuck. Alter, das ist ziemlich cool. Hat er mal die Hände auf dem Rücken gehabt wenigstens. Ja, klar. Nee, so richtig in dem Rücken, so auf der Gürtellinie. Ja, in dem Rücken, so einfach. So leicht grinsend. Finde ich, das ist genau mein Stil. Ich glaube, so Deutschlehrer werden vielleicht sogar die besseren Freestyler dann manchmal einfach. Weil aus was weil kommt sie man Deutsch denn können. Nicht? Weil sie Deutsch sehr gut können, ja. Die kennen alle Worte. Ja. Also jedes Wort, das du einmal benutzt. Haust, probier doch mal Maus. Jambus reimt sich auf Bambus. Mic drop. Bam. Ja, die kennen einfach Wörter, die man nicht so kennt. Ja. Kennst du diese Geste, wenn man manchmal Nein sagt und sich dabei so ins Hohlkreuz legt? Nein, was? Nein, so wenn jemand sagt so, oh, ey, und dann war ich auf Ibiza und weißt du, wie ich da, nein. Nein, so, nein, ja, und dann lehnt man sich so in den Rücken, aber dann wirklich so, gibt's ja nicht. Vor allem, ich frage mich ja, was das für eine komische Geste ist, dass man sich so ins Hohlkreuz legt so, und manchmal auch so wirklich mit den Armen so stützt, nein, so, nein, das ist da, also das will man wirklich aber so aber das ist auch beim Lachen manchmal, wo man so, und dann nach vorne wieder. So ja, vorne das stimmt kommt. Auch, aber wirklich so dieses aber so, dann als ist es immer kein ehrliches Lachen. Wenn man den ganzen Körper wie, lacht, wie sieht ein ehrliches ehrlich? Lachen aus? Da macht man nicht so. Das ist. Hey. Lachen ist wie Orgasmus. Das musst du fühlen. Das kannst du nicht täuschen. Das merkt man. Woran denn? Woran merkst du ein künstliches Lachen? Also es gibt einfach Leute, da weiß sie lachen einfach nur, weil sie lachen müssen jetzt. Okay, auf drei lacht Ries, einer von uns okay. Echt und einer von uns unecht. Und du musst rausfinden, wer echt lacht und wer nicht. Okay. 3, 2, 1. Das war natürlich das echte Lachen, weil du hast wesentlich weniger gestikuliert. Er hat völlig übertrieben. Er hat das nicht gesehen, er hat sich überschlagen dabei. Leider zeigt er einen Schlaganfall. Ich liege jetzt auf dem Boden, leider. Ganz schlechtes Timing eigentlich. Hast du schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht, Larissa Ries? Ach Gott, was sind das denn für Fragen hier? Ja, aber eben. Ich dachte mir einfach so, Sex Attract. Nee, wirklich nicht. Können wir das Ganze an Anfang schneiden, damit die Leute denken, solche intimen genau darauf Details kommen häufiger? Unsere Überschrift. Larissa Ries hat noch nie einen Orgasmus vorgetäuscht. Nee. Clickbaiting. Ja. Wilma, isst du eigentlich gerade eine Tür? Wilma, du Fotze, komm jetzt her. Wilma, komm her jetzt. Hier. Jetzt schlägt sie ihren Hund. Ich weiß nicht, ob das ja, jetzt, sein aber muss. Nicht so doll wirken. Was dieser Star schlägt seinen Hund. Willst du einen Schokobon? Willst du wirklich keinen Schokobon? Nee, ich möchte keinen Schokobon. Warum weil willst du, denn weil keinen du die Schokobon, Schokobon irgendwas den, aus den okay. letzten Ecken deiner Hose... Für jeden Schokobon, warum? Den du nicht isst, kriegt Wilma jetzt einen Schokobon. Und es aber ich hätte doch gerne mein Wasserchen ist leer. Warum willst du meinen Schokobon nicht nur, weil ich ihn aus der Hosentasche gezogen habe? Jetzt gibt's den Schokobon. Komm, das ist jetzt wie eine Mutprobe für mich. Ich verstehe das nicht. Dankeschön. Ja, das wäre sehr nett. Das ist ein gutes Schokobon. Danke. Wasser noch. Die besseren Gags werden von jemandem gemacht, der kein Mikro hat in diesem Raum. Das ist, das ist ein bisschen wie diese Bowling for Columbine-Szene, wo dieser Schüler einfach 30 Waffen aus, überall aus seinem Körper rauszieht und so ganz viele Waffen da auf den Tisch legt. So ist es mit Süßigkeiten. So, ich habe noch ein paar. Weil weißt du nämlich, wie das. Wo war das denn im Bowling for Columbine? An welcher Stelle? Im Bowling for Columbine, da wird gezeigt, wie man sich durch diese Sicherheits. Überprüfstellen bei Schulen schleusen kann. Und dann kommt dann so ein Schüler so und dann sieht halt ganz bei normal. Bei Schulen? Bei Schulen, ja. Da ging es ja um so diese Amokläufe. Nie gesehen. Bowling for Columbine. Nie gesehen. Und er dann sagt er so: Ja, du siehst ja nicht so aus, als hättest du Waffen. Und dann holt er halt wirklich auch aus seinen Beinen. Aus seinen Hosenbeinen. Aus seinen Beinen, so also. Shotgun raus. Einfach wirklich so riesengroße Sachen. Also, kann ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Krass, das war so oft gesehen. Krasse Szene. Ich meine, wir haben da oft schon mal drüber gesprochen in diesem Podcast. Es gibt ja diese Filmszenen immer, wo jemand eine Waffe rausholt und dann steht da jemand vor ihm und sagt: Ja, und dann andere auch noch. Und dann holt er noch eine Waffe raus. Wo ich mich mal frage, wie awkward wäre das, wenn der echt keine Waffe mehr hat? Und wenn man einfach, also wenn man dann wirklich fragt, und eine andere auch noch, ja, ich habe keine mehr. Ich meine, es könnte wirklich dann auch extrem awkward enden, wenn der dann wirklich keine Waffe mehr hat. Woher weiß derjenige immer, dass er noch eine Waffe hat? Ja, oder wie oft muss man nachfragen, weil die Gangster denken ja mit, die rüsten ja immer mehr auf. Ja. Am Ende haben sie dann 3 versteckte Waffen. 17 und irgendwann Waffen. 4 und dann fragt er nur 5-mal nach und dann spricht sie das rum. Und irgendwann laufen die mit so riesigen Knöcheldingern einfach rum und einfach so, noch ein und dann einfach immer mehr. Das ist wie mit und die Filmszenen werden immer länger und unangenehmer. Ja, okay, ich spul vor. Ey, leider 12 Minuten von jedem modernen Actionfilm wir sind jetzt nur mittlerweile diese in der Zeit Waffen. 17 Waffen gehor. Ja, das ist wie mit den Touristen in New York, die immer 5 extra Brieftaschen dabei haben müssen, weil die Räuber genau wissen, dass sie Fake-Brieftaschen haben. Das heißt, du musst immer eine mehr haben, als ist der Räuber so? Denkt, dass ja. du hast. Wir waren ja in New York. Ja, weil der Räuber liest ja auch den Reiseführer, in dem steht, hab immer eine Fake-Brieftasche dabei. Deswegen fragt er noch nach einer zweiten. Und um aufzurüsten, immer 3. Wurden euch die Portemonnaies geklaut? Nein, überhaupt nicht. Und so hat nichts passiert. Wo wir in Harlem Er hattet 8 Stück und alle 8 sind noch zu. Wir sind alle 8 noch da. Wir wurden angeschossen, aber ich habe sogar 9 aus getroffen. Wir haben zum Glück schlechte Schützen. Das war unser Vorteil. Ich habe sogar eine Brieftasche mehr mittlerweile mitgenommen, als ich hingekommen bin, ja. weil ich angefangen habe, Leute auszurauben. Weil in Harlem wird man dann auch einfach kriminell. Ja, glaube ich. Sonst, die Luft, das ist einfach... Die Häusenstamm. Ja, das ist ein bisschen... Spirit, Harlem Spirit. Zurück zu dir. Das Baguette... wurde ja von französischen Soldaten erfunden, um sie sich in die Hosenbeine zu schieben. Ach. Weil die hatten so viel Ausrüstung, als sie unter Napoleon nach Russland gezogen sind, weil die so viele Kleidung mitnehmen mussten, weil es da so kalt war. In Russland ist es kalt. Und deswegen hatten die keinen Platz mehr in den Rucksäcken und haben gesagt, fuck, wir brauchen ja noch Proviant. Und haben dann Brote gebacken, die man sich in die Hosenbeine schieben kann. Was ich hier alles lerne an so einem bescheidenen Feiertag. Das war, glaube ich, das Einzige, was du bist. Ach nee. Frohen Leichnam haben wir auch erklärt. Ja, aber nee, hast du nicht erklärt. Du hast nur nicht gesagt, erklärt. Dass du hast nur gesagt, also frohen Leichnam. Das ist dieses, das kommt, das macht gar keinen Sinn. Ja, warum nicht? Ja, weiter habe ich nicht gelesen. Weiter habe ich nicht gelesen. Ja, ich glaube, das ist um die Eucharistie in der Sakristei. Ja, ja. Was glaubst du eigentlich, wann wird der nächste Feiertag eingeführt? Und welcher wird er sein? Also es gibt ja irgendwann immer wieder neue Feiertage und alte fallen weg. Die Frage ist, wann war denn der letzte? Und was war der letzte? Deutsche Einheit? Independence Day? Als sie erst die Aliens besiegt haben und dann der Independence Day. Helmsklamm, Schlacht um Helmsklamm. Sowas in der Art. Aber eigentlich, Tag der deutschen Arbeit müsste eigentlich der letzte sein. Kann gut sein, ja. 9. Mai. Aber was ist der nächste? Wann ist wieder so ein Tag, wo man sagt, Alter, jetzt aber? Da ich glaube, wo Rockstar sein neues Album rausbringt. Das wird, ja. Kommt? Eins in Arbeit? so schlecht. Was hast du da gerade deinen Peter Klöppelblick da drüben so? Ist da was in Arbeit? Hast du vielleicht was noch im Köcher? Wo kommen die Moderationskarten her? Ihr beide habe ich mal gedrückt einfach. Mit dem Podcast auf Rückseite. Ja, tatsächlich kommt was. Geil. Irgendwann. Wie ist das total exklusiv. Ja. Weiß keiner. Mega gut. Eigentlich habe ich offiziell gesagt, ich mache keine Musik mehr, es kommt wieder was. Also, geil. Wow. Wie sieht so ein kreativer Prozess aus? Liegt man in der Badewanne und denkt sich, mein Gott, bin ich genial, da muss mal wieder was kommen. Oder sitzt du am Schreibtisch und schwitzt oder sitzt du in... Ich bin tatsächlich, ich habe das Schlimmste... Wo sitzt du? Wo ich sitze beim Schreiben oder beim was ausdenken. Genau. Der Grundstein, den lege ich immer viel beim Autofahren. Ich fahre mega gern Auto und überlege mir Sachen dabei. Fahre manchmal einfach weit weg. Und dann fahre ich wieder zurück. Was hörst du dabei? Radio? Musik? Einfach nur Musik. Das ist ein bisschen diese auf dem Land aufgewachsene Romantik des Autofahrens, oder? Kann das sein? Ja, musst ja. Ja. Traktor oder Auto, mehr hast du. Kenne ich aber auch. Ich fahre auch gerne Auto. Ich glaube, das ist eher was von... Also Großstadt-Leute haben das gar nicht so. Bist du auch so ein Vorstadt-Kid wie ich, oder was? Ja, sowas. Von München. Richtung. Minga. Minga. Ja, Minga. Es gibt gar schlechtes Bier nicht, weil euch jeder gerade. Bier... Ja, ist ja gut. Du kannst. Ich habe einen Satz von ihm gelernt. Aber du hast gar kein Auto, Florentin, oder? Nee. Aber das heißt, aber mit dem Auto mit der Eltern dann immer. Vermisst also, du das dann, rumzufahren damit? Ja. Also du bist gar nicht selber gefahren, du liebst einfach nur gefahren zu werden. Nee, mit dem Auto meiner Eltern zu den Kopf Eltern so zu aus fahren. Dem Fenster zu strecken, ja. Im Fahrtwind. Und auf der, nee, auf dem Kofferraum. Achso, geil. Hast du einen Führerschein? Ja. Gut. Wir müssen gerade verschämt in deiner Hand sagen. Was ist daran peinlich, einen Führerschein zu haben? Mein Gott, ich habe einfach nur überlegt, ob das alle Menschen haben, diese Romantik des Autofahrens, oder nur Leute, die es halt mit ihrer Kindheit verbinden, mit den endlos wirkenden Landstraßen, wo man dann endlich zur Party kommt. Manuelsen halt hat das auch. Kennt ihr Manuelsen? Nee. Kenne ich nicht Manuelsen. Der Maler? Ja, der große Maler da, Manuelsen. Der Komponist. Gut, dann macht's keinen Sinn. Der ist ganz aber, toll. Okay. Das ist ein schwarzer Rapper aus dem Pott. Aber wie sieht es aus? Ich verleite mal Stellverbote. Setzt du dir eine Deadline, bis zu dem Tag muss ein Song fertig sein oder machst du einfach drauf los und es ich liegt dann acht immer Jahre drauf lang los. Ich glaube, ich gibt kein größeres, also ich könnte nie ein Buch schreiben wie Kribbeln im Kopf, weil es wäre einfach nur so, ich weiß auch nicht, was ich da mache, tschüss. Mega kurz und dumm. Ich kann dir nicht erzählen, wie kreative Prozesse sind. Vielleicht eher ein Comic. Ist nicht der wahre kreative Prozess, seinen Arsch hochzubekommen einfach? Das ist es tatsächlich und konzentriert bleiben. Weil ich bin da so ein, ich habe manchmal das Problem, ich denk dann ganz lange und auf einmal stehe ich in der Küche. Und also, ich merke das gar nicht. Wieder vom Kühlschrank. Ja. Wieder knibbelst du die Babybells auf. Die Babybells. Ballerst du die rein. Aber die blauen Babybells. Ja. Die Sandwich-Kerne. Die leichten Babybells. Bei mir war neulich beim Babybell so eine kleine Schaufel dabei. Ja, genau. Und dann kannst du die Mikrowelle. In die Mikrowelle, damit der Käse schmilzt. Dann ist kannst du so rausgehen. Das ist die beste Idee. Ich habe mir schon oft gedacht, wie geil würde ich jetzt ein Babybell im Mikrowelle. Oft saß ich in einer Firma und dachte mir, jetzt ein Babybell. Aber kann man Gouda überhaupt gut schmelzen? Ja. Wirklich? Ja. Ich habe es nicht probiert, ich habe mich nicht getraut. Draußen schreit ein Baby. Das ist Produktionsbaby. Das haben alle Mitarbeiter zusammen kreiert. Im 3D-Drucker. Und jetzt ist sie draußen. In die Freiheit entlassen. Schön. Radio Nukular ist relativ erfolgreich. Wir wollen jetzt auch bei Patreon halt richtig durchstarten. Hast du Tipps? Macht sich eine Patreon-Seite. Wie kommen wir so in den Podcast-Olymp? Weil ihr wurde zweimal ausgezeichnet von iTunes als das beste Podcast. Beste 2015. Aber da sind ja ganz viele komische Leute. Also das ist ja Wer macht das denn? Du kennst die Leute, die das machen bestimmt. Ich kenne da gar keinen. Ach. Ich finde das immer ganz interessant. Ich weiß auch gar nicht, wie das alles überhaupt passiert ist. Ihr war doch auch schon Platz 1 und sowas. Ihr seid doch auch mega. Ja, euch geht's doch total geil. Kurz. Ja, aber der finanzielle Erfolg bleibt noch aus. Klar, wir haben das Prestige, wir haben den Respekt, wir haben die Likes, aber wir haben nicht das Geld. Das fehlt noch. Dann müsst ihr einfach Patreon aufmachen, ein bisschen geile Milestones reinpacken, Leuten ein bisschen was bieten. Nachlesen sind wichtig. Wir machen zum Beispiel immer Nachlesen. Es gibt zum Beispiel eine ganze, ich mache dann zum Mädchen-Podcast, rede ich nochmal 45 alleine. Nochmal 45 Minuten alleine, sagen das dann halt exklusiv. Die Leute brauchen ein bisschen exklusiv. Wir müssen exklusiver Content. Eine Nachbesprechung quasi von der Folge. Was dann wieder in eine Folge. Ja, sozusagen. Ist. Aber das ist halt, die Leute haben das Grundzeug und dann haben sie noch ein bisschen neben Häppchenzeug. Der Männchen-Podcast war sehr gut. Ich glaube, das ist wirklich einer der legendären Einzel-Podcast-Folgen in der deutschen Podcast-Geschichte eigentlich. Ne? Also, das hört man immer wieder, dass das irgendwie so ein krasses Ding war. Und es war auch krass einfach. Es war ewig lang, aber. Total krass, sehr, sehr intim, privat, also mega gut. Aber wirklich, es gibt ja auch legendäre Podcasts mittlerweile schon im Deutschen, aber so einzelne Folgen, aber die wirklich man in 10 Jahren noch in allen die besten Folgen aller Zeiten Listen finden wird, war echt Mädchen-Podcast einer der wenigen, glaube ich. Und habt ihr nur über Mädchen gesprochen? Eure Mädchengeschichten quasi? Mhm. Ja, das haben wir auch schon mal, der war eine Minute lang. Wir hatten einen Essens-Podcast und Mädchen-Podcast. Ich habe gesagt, wenn der Essens-Podcast länger ist als der Mädchen-Podcast, dann ist das falsch. Und der Essens-Podcast ging 5 Stunden und der Mädchen-Podcast ging 6,5. Yes. Wurde dann noch mit Benny Borg gestreckt, aber es war tatsächlich über 6, war gut. Und Adam Sandler ging 6 Stunden. Also Adam Sandler war sehr nah an den Mädchen dran. Wir haben mehr Geschichten. Ja. Aber 6 Stunden nehmt ihr dann auf? Wie zur Hölle richtet das hin? Also ich meine so allein konzentrationsmäßig. Also ich war, für mich war ab der Hälfte alles neu, weil hatte eine Flasche Krasovka drin irgendwann. Wir nehmen ja nicht so schön auf wie ihr hier so im schönen Ambiente, sondern wir sitzen ja alle allein in unseren Podcast-Zimmern, tragen keine Hosen. Und das ist das Geheimnis. Und dann Skype und dann wird das alles halt, jeder nimmt seine Spur einzeln auf und dann schicken wir alles zu Dominik und der muss es schneiden. Synchronisiert ihr auch mit einem Klatscher am Anfang? Ja. Geil. Alle klatschen gleichzeitig einmal. Nee, wir zählen immer 5, 4, 3 und dann zählen wir mal runter. Und das ist immer so, ich habe ja noch den Rumblepack-Podcast und das sind halt die größten Mo's, weil die besitzen keinerlei Taktgefühl für diese 5, also das funktioniert nie. Das ist immer so 5, 4, 3 und du bist immer so, Mann, Alter, Tim. Das war auch mal im Schulorchester damals, dass irgendwer dann einzählen musste, der aber keine Ahnung hat von Taktgefühl. Dann nehme ich 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und dann haben wir alle angefangen, alle haben unterschiedlich. Durcheinander. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Und dann haben alle aber was anderes gespielt, so andere Songs auch einfach, weil die so verwirrt waren. Warum lässt man so einen dann einzählen? Das verstehe ich dann auch nicht. Aber wir haben schon alles versucht, weil ich das auch oft die Situation hatte, dass wir nicht im gleichen Raum waren und wie man synchronisieren kann. Und wir hatten, glaube ich, schon die Idee über eine Atomuhr, dass wir beide die gleiche. Ja. Auf Uhr.de. Uhrzeit.net oder so ist mittlerweile. Mittlerweile haben die sich eine andere Domain geholt. Weil wir die überrannt haben. Dass wir dann wirklich da die gleiche Uhr haben und dann die runterzählen oder so, dass wir wirklich synchron sind. Es könnte mehr so clever sein, aber leider ist mein Garage. Band, damit machen wir das. Manchmal mit Paint nehmen wir auch auf, ganz seltsam so. Und dann, das dauert halt immer ein bisschen, bis es dann anfängt aufzunehmen. Aber hat nicht funktioniert richtig. Ja, und Skype hat ein Delay deswegen, aber es ist so technischer Blabla, ne? Das versteht ihr gar nicht. Lass uns lieber über Essen reden. Über Schokobons reden. Über Schokobons. Ich habe den jetzt wirklich gegessen, Florian. Und war ja schlechter als ein normaler Schokobon. Der war ganz geil, oder? Da kann man so, da hast du bestimmt vergiftet oder so. Weil die wollen die Konkurrenz ausschalten nach und nach. Ich weiß das, ihr lockt die jetzt alle her. Achso, und dann wird vergiftet Schokobons. Ja, und dann übernimmst du unser Patreon. Ah. Wo geht das Geld? Würde das Geld hingehen, wenn ihr alle sterbt? Auf mein PayPal-Konto. Auf SOS-Kinder. Ja, SOS. Die nehmen sich immer alles sofort. Einfach sobald jemand stirbt. Hallo. Hier, hallo. Das gehört den Kindern. Meine Herren, her damit. Das heißt ja SOS-Kinderdorf, ne? Wie viel Geld wollen die noch haben, damit aus Kinderdorf endlich mal eine Stadt wird? Es wird einfach so eine sehr Hightech-Stadt. Ich bin aber eigentlich ein Erwachsenendorf auch geworden. Das klingt doch immer, Kinderdorf klingt immer so, als hätte man einfach so wie so ein Fort gebaut, was nur so aus so Holzstäben steht. Kinderbürgermeister. Und alle sind so angezogen, so wie bei The Revenant. Und so Kinderbürgerkrieg einfach. Die großen Kinderbürgerkriege von 2003. Alles so hauspark-mäßige Szenarien. Ja, das stimmt, nur Kinder. Das ist nicht schlecht. Das ist, glaube ich, lustig. Ein Sketch. Malt da mal was. Ja. Und ansonsten so. Aber wir waren eben bei Schokobons, magst du nicht. Was ist deine Lieblingssüßigkeit? Doch, Schokobons sind gut. Lieblingssüßigkeit, ich finde weiße Reese's, diese mit Peanut Butter gefüllten. Mhm. Die sind mega krass. Und dann noch weiße Schokolade drum. Weiße Schokolade ist eh das Beste, finde ich. Weiße Schokolade sind ja von Hershey's, ne? Und es gibt in den USA, waren wir im Hershey's World, glaube ich. Alter. Das ist einfach eine Welt, die nur aus Süßigkeiten von Hershey's besteht. Es gibt einen Hershey-Bürgermeister. Alles auch nur Kinder, seltsamerweise. Ach, aber das ist vom SOS Kinderdorf gebaut. Ja. Ist aber direkt gegenüber von der M&M World. M&M World war ich auch mal in London. Ja. Ich finde, das ist der absurdeste Laden, in dem ich je war. Du hast 6 Stockwerke oder so, nur mit M&M-Sachen. Ja. Es gibt alles. Es gibt von Golfschläger-Schützen über diese. Auch der Golfschläger. Es gibt Golfbälle. Es gibt Hunderttausende von T-Shirts. Es gibt eine Star Wars Meets. It melts in your... Das war so ein T-Shirt, da war dann so ein M&M in Carbonit gegossen und stand, it melts in your hand. So, it melts not in your hand. Und du bist so, Alter, okay. Crazy, ja. Alter. Und tausende von Sachen. Aber wer ist denn M&M's-Fan? So, keiner ist M&M's-Fan. Es ist auch willkürlich, welche Gegenstände dann als Merch benutzt werden. Da war zum Beispiel so ein Backhandschuh. Ein M&M's Backhandschuh. Ja. So, warum genau das und nicht eine Zahnbürste? So, wer entscheidet das denn genau, was jetzt dazu passt und was nicht? Ja, vor allem, so wenn mir jemand gesagt hätte, wie stellst du die M&M World vor, dachte ich, wäre einfach so ein ganz, ganz kleiner Laden, die halt jeden M&M einmal haben oder so. Ja, aber abgepackt. Als, ich meine, die M&M World ist ja eigentlich relativ begrenzt, weil es sind halt einfach nur kleine Schokodinger. Ja, schon. Und es gibt halt diese blöden Dinger, die so, hey, wie man aus der Werbung kennt, die mit den Gesichtern drauf. Aber das ist ja keine kultige, also keine so kultige Marke, dass du daraus, also das ist, Disney ist eine Marke, ja, aus der du ein sechsstöckiges, ja, genau, Dorf füllen kannst. Ja. Der Fruchtiger. Das sind Charaktere. Da kann man Flutschfinger. So. Ferdi Fuchs. Sowas. Ja. Ferdi Fuchs-Paradies. Fuchs, es gibt echt viele Füchse auch. Es gibt Sparfuchs. Spähfuchs. Spähfuchs. Dann den Wüstenrotfuchs. Ferdi Fuchs. Es gibt überraschend viele Füchse. Fuchs. Megan Fox. Ja. Auto. VW Fox. Jetzt wird's albern. Foxtrot. Es gibt wirklich einen VW Fox. Ja. Fällt dir noch ein Fox ein? Ja, nicht zugehört. Okay. Alles klar. Wie lange nehmt ihr mal auf? 8 Stunden ungefähr. Ja, 12 8 Stunden. Bis 17 Stunden. Okay, wir nehmen je eine Stunde Zeitzone auf. Einfach. Wollen Leute das hören? Also ist das egal. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Was denn? So einen ganzen Podcast, also so 17 Stunden lang Podcast zu hören, ist schon hart, glaube ich. Wir hatten jetzt letztens einen 24-Stunden-Stream in Dokular. Das waren einfach Leute wirklich von, die waren einfach 24 Stunden von vorne bis hinten da. Nachts waren wir eigentlich nur noch von der, irgendwann ist Gönn schlafen gegangen. Gönn schläft halt immer so, dass er sich einfach irgendwo auf den Stuhl setzt und legt da seinen Tisch, seinen Kopf auf den Tisch und dann bleibt er einfach 4 Stunden in dieser Position. Und wir haben vielleicht wieder auch so, tot einfach. Er ist einfach, ja, manchmal hofft man es, aber es war nicht so. Und naja, auf jeden Fall bestand die ganze Nacht dann eigentlich nur daraus, dass wir auf Pearl.de waren. Kennt ihr Pearl.de? Das, nee, ist diese, ich glaube, das ist die schäbigste Seite im Internet. Ist die Drumfirma Pearl? Hm? Pearl-Schlagzeuge? Nee, die machen so, die machen so Dings. Die haben so ganz viel Trash, die haben ganz viel mit LEDs. Also eigentlich gibt es bei Pearl gibt's alles, was mit LEDs zu tun hat, kriegst du da. Da gibt es auch so kleine Saunen. So, aber nicht so Saunen, wo du dich ein bisschen den Kopf drin einsetzt, sondern wirklich kleine Holzsaunen. Die sehen aus wie ein Smart. Mhm. Man kann sich reinsetzen an der Tür und dann ist eine Ein-Mann-Sauna. Mhm. Und das haben wir uns die ganze Nacht einfach angeguckt, Sachen auf Pearl.de, und haben das einfach kommentiert, 4 Stunden. Das war eigentlich das Highlight für die Leute. 4 fucking Stunden. Und selbst da waren immer noch, also es waren 800 oder 900 Leute, waren konsequent von Anfang bis Start an, der Rest war halt dann so fliegend. Das ist schon absurd. Ich bin auf, manchmal auf YouNow unterwegs, weißt du, ob du das kennst? Mhm. Sowas wie YouTube, sehr populär, nur halt für Streamer, die halt den ganzen Tag streamen und halt wirklich nur labern. Also nicht qualitativ hochwertig, sondern einfach nur in die Kamera labern. Und da gibt es wirklich manche Streamer, die einfach so lange streamen, dass sie sich teilweise auch beim Schlafen filmen. Die streamen einfach, labern und so, oh, bin ich müde, lege ich mich hin. Und dann drehen die ihre Kamera so, dass man das Bett sieht. Und dann legen die sich so ins Bett und schlafen wirklich so direkt in die Fresse einfach. Und dann schlafen die einfach 4 Stunden lang, und wachen sie desorientiert auf und streamen direkt weiter. Also das ist so absurd. Aber wie einsam musst du denn sein, wenn das deine Hauptbeschäftigung ist? Es ist so seltsam. Und das Lustige ist, das sagen Leute, glaube ich, auch über Podcaster. Ja, wahrscheinlich, ja. Aber ich glaube, Streamer sind noch eine Stufe drunter. Und Lars Pausen, ein Freund von mir, der hat auch mal auf YouNow gestreamt. So, der hatte so eine YouTube-Show und hat das dann, dieses Making-of auf YouNow gestreamt. Und da hat er irgendwann mal kannst du auch Geld verdienen, da können die dann Zuschauer Geld spenden. Mhm. Und der hat einmal irgendwie so 90 Dollar bekommen oder so auf einmal. Und so, und das war irgendwie total krass. Und da war er auch gerade in Kontakt mit so einer YouNow Representative Person, die auch will, dass da nicht nur irgendwie Leute masturbieren und so und auch so Content ist. Und dann meinte sie, ja, das kann mir mal passieren. Und zwar gibt es da relativ viele Scheiche in Saudi-Arabien, die auf YouNow sich blonde Menschen anschauen und dann Geld spenden. Ja, na, und wir haben uns überlegt, wir lassen einfach nur blonde Menschen an, weil sie blond sind. Und wir haben uns überlegt, verstehen kein Wort, Haare, was sie sagen. Wir lassen uns die Haare mal blond färben einfach. Für Patreon. Einfach auf YouNow. So einfach, das ist, glaube ich, das Geilste einfach für Leute, die blonde Leute lieben. Ja, aber wir gucken, wie Leute blond werden. Aber ist nicht das große Geheimnis eigentlich, dass wir immer versuchen, wir wollen immer nur den armen kleinen Mann ansprechen, aber wir müssen dahin, wo es das Geld ist. Wir absolut müssen die Scheiche ansprechen. Richtig. Absolut. So, wir müssen mal gucken, dass wir da das Geld abholen, weil die wollen uns. Ja. Ich war einmal im Casino, als ich 18 wurde, in Berlin, und dann habe ich halt für 10 Euro Chips geholt und habe immer auf Rot und Schwarz gesetzt halt. Gleichzeitig. Und, oder was? Gleichzeitig, was ein bisschen blöd war. Und dann nebenan war halt immer, kann nur gewinnen, waren halt immer so reiche Menschen, die auch immer so 50 riesen 50.000er Chips und einfach, die so Gold waren und geglitzert haben und so ein Scheiß, haben die einfach auf eine Zahl immer gesetzt. Und ich mir dachte, wenn du nett zu denen bist und denen einfach einen lustigen Gag erzählt oder so und den richtigen Moment erwischt, geben die vielleicht einfach 50.000 Euro. Ja. Ich glaube, du könntest leben davon, wenn du der mega charmante Typ bist und mega zugängliche Socializer bist, könntest du, glaube ich, einfach davon leben, im Casino zu sein und mit reichen Leuten zu sprechen. Man muss die Leute erreichen. Ja, das stimmt schon. Mein Bruder arbeitet als Schuhverkäufer und da kommen auch manchmal sehr reiche Russen auch so vorbei, die dann einfach da ihre Frauen dann irgendwie 100 Schuhe kaufen und so. Mhm. Und der kriegt Trinkgeld auch einfach nur in, der Typ greift einfach in seine Hosentasche und gibt dir, was da drin ist. Und da kannst du halt manchmal... Ja, so Fussel. Ey, ja, bei Fussel. Dir dann Kinder-Schokobons. So Pokémon-Karten und so. Aber das sind halt manchmal 15 Euro und manchmal halt irgendwie 3000 Euro einfach. Die einfach mit einer Hand einfach hier, die einfach alles gibt. Da kannst du einfach 3.000 Euro oder so, einfach je nachdem, wie viel. Ist schon mal passiert, dass er 3.000 Euro bekommen hat? Ja klar, wenn da einfach Geld dran ist. Die heben halt irgendwie krassen Scheiß ab, die sich in die Hosentasche und gehen dann durch die Nacht und so. Und wenn du halt Glück hast, dann ist halt richtig viel Geld dabei. Mit der Geldklammer. Ja, ein großer Fan von der Geldklammer. Auf jeden Fall. Wenn du Geldklammer hast, hast du es geschafft. Aber Geldklammern sind auch nur möglich, wenn du eine geile Währung hast. Nämlich kein Kleingeld, kein Münzgeld, keine Cent. Ja, das ich habe ein Riesenproblem mit Münzen. Und jetzt haben die 5-Euro-Münze rausgebracht. Und das ist das Gegenteil von dem, was ich mich in Zukunft vorstelle. Direkter Schlag ins Gesicht von Stefan Titzel. Ich hab 3 Tage lang wach gelegen einfach, als ich rauskam, dass die 5-Euro-Münze rauskam. Mit einem Plastikring. Völlig verstanden von den Leuten. Ist die schon da? Die ist... Ja, das ist so aber ein Gimmickteil, das ist keine normale Währung, das ist so wie die 10-Mark-Münze damals. Es gibt die 10-Mark-Münze? Ich habe immer mal gelesen, dass es damals offensichtlich ein Eklat gab, als der Euro kam, weil Leute verunsichert waren, steht schon in diesem Artikel, Leute waren verunsichert, weil es keine 5D-Mark Pendant gab. Es gab keine 5-Euro-Münze damals. Und dann sind Leute verunsichert rumgelaufen. Die dachten, dann müssten die Münzen einzeln um. Wie sieht das aus? Warum sind Leute verunsichert, weil sowas halt nicht mehr da ist? Das ist doch nicht so schwer umzudenken. So wie so ein Sims, der einfach so verwirrt in der Wohnung rumläuft. Ja, immer nur so an die Wand. Wenn man eine Sims in den Pool geschickt hat und dann die Leiter rausgenommen hat. Wo man dann die grausamste Art. Ihr kommt da raus, ihr müsst nicht sterben. Genau. Genau sind hier noch rumgelaufen. Keine 5-Mark-Münze. Was mache ich jetzt? Keine Chance. Das fand ich sehr lustig, die Vorstellung. Das war damals auch für alle sehr irrendierend. Da haben die Leute immer diese Säckchen geholt. Da war das noch ein richtiges Event. Das war, ja. Wann war das? 2001 auf 2? Ja, kann sein. Ich habe auch noch so ein Säckchen gehabt. Aber das war, man denkt sich ja manchmal, so wenn ich irgendwie als Kind irgendwie so noch so eine uralte Lego-Raumschiff-Box oder so gekauft hätte und nicht aufgemacht hätte, wäre die heute irgendwie das Dreifache wert oder so. Mhm. Aber man muss ja auch irgendwann diesen Gedanken fassen und sagen, okay, jetzt kaufe ich was, damit es in 20 Jahren viel wert ist. Also irgendwann, man kann ja auch rückwirkend dann diesen Moment erschaffen, einfach jetzt sagen, aber man kauft es sich ja nur, weil man da Bock drauf hat. Ich habe mir jetzt ein Lichtschwert gekauft. Okay, das ist ein Fehlkauf, Stefan. Aber es ist wirklich... Und du hast ein Lichtschwert gekauft, jetzt halt mal das Maul, Florentin. Was hast du für ein Lichtschwert gekauft? Die Replika aus Episode 4 von Lukes Lichtschwert. Und also was da langsam zu Lukes Lichtschwert wird. Das habe ich mir geholt von Hasbro. Gibt es diese Master Replika Serie. Ja, die Dings, die Black Edition. Black Series. Ja, genau. Und das ist echt ziemlich, ziemlich geil. Und da habe ich auch überlegt, ich habe es sehr billig bekommen. Ich hätte es einfach zulassen können. Und hätte es am nächsten Tag verkaufen können, hätte 100 Euro Gewinn gemacht, weil ich es ersteigert habe, seltsamerweise. Und das macht man dann nicht, weil man es dann natürlich auspacken will und wie ein Volltrottel durch die Wohnung rennen will mit einem Lichtschwert. Total. In der Hand. Ich habe jetzt auch das Ding. Ich habe jetzt das Kylo Ren Lichtschwert. Ja, das echt? Auch viel cooler ist einfach. Ja, weiß ich nicht. Ich kann mich noch nicht daran mit anfreunden, so richtig. Was fandest du Episode 7 nicht so geil? Es schwankt so. Ich rede so gern mit Leuten über Episode 7. Ich auch. Es ist so, ich habe auch einen Star-Wars-Podcast, lustigerweise, der mega unerfolgreich, also will ich nicht drüber reden. Aber es ist halt so ein bisschen sinusförmig bei mir. Ich fand dem Anfang, habe ich lange drüber nachgedacht, fand den dann ziemlich geil. Und mittlerweile bin ich so, hätte viel besser passieren können, als es dann im Endeffekt dann doch war. Irgendwie so ein paar vergebene Chancen einfach. Ich glaube, man kann Episode 7 jetzt noch nicht ganz fassen. Ich glaube, es geht um die Trilogie. So, es geht um Rückwärts um die Trilogie und dann, glaube ich, kann man den Platz erst richtig einordnen. Ich glaube, das ist jetzt noch so, man ist mittendrin. Wie habt ihr damals Episode 1 wahrgenommen? Seid ihr Hater? Nee, ich war ein Kind damals. Ich war auch wann kam die raus? 99 oder so, ne? 99 kam der erste. Da war ich 8 Jahre alt. So, da kannst du kein Hater sein. Niemand ist mit 8 Jahren ein Hater. Ich habe die ganzen Figuren einfach gehabt und geliebt. Nee, ich war 15 und war auch kein Hater. Also ich fand das geil damals. Ich fand das alles, die Figuren waren geil, das war ein schöner, bunter Film. So. Ich mochte das. Ich weiß aber auch noch genau, dass ich damals nicht viel verstanden habe. Ich verstehe bis heute nicht. Die Storyline ist auch, glaube ich, die größte Scheiß-Story, die je geschrieben wurde in der Star Wars-Saga. Ich dachte aus irgendeinem Grund, Qui-Gon Jinn sei der Vater von Luke Skywalker. Und ab dann, mit der Prämisse keine Chance. In den Saal gehst, warum? Wird es schwierig. Ich weiß nicht, warum. Aber du warst sehr traurig, als er gestorben ist, wahrscheinlich. Ich dachte mir so, Moment allein mal, auf die Idee, jetzt ist aber was anders. Wurde auch schon oft gesagt, aber allein es geht im Endeffekt sehr viel um Obi-Wan und sein ganzes Vermächtnis und wie er die Leute dann den einen verliert und den anderen dann doch noch zur hellen Seite bekehrt und so, indem er auch dann stirbt vor ihm und so weiter. Den dann einfach die ganze Zeit in diesem seltsamen Schiff auf Tatooine im Schiff sitzen zu lassen und gar nicht an der Story teilzunehmen. Allein diese Idee, wenn man diese bewusst wird, das ist ziemlich lustig eigentlich. Also es geht die ganze Zeit nur um ihn, aber wir lassen ihn die ganze Zeit in diesem scheiß Schiff und seine einzige Aufgabe ist es, diese Blutprobe zu analysieren, wo er einfach auf den Knopf drücken musste. Das ist seine ganze Aufgabe. Wow. Kann man ein bisschen spannender machen in dem Moment. Trifft er mit dem Knopf, trifft er wirklich mit dem Finger den Knopf? Man weiß es nicht genau. Also es ist aber echt so, es gibt in dem Film auch keine Hauptfigur. Das ist auch so ein Ding. Es gibt einfach keine Hauptfigur. Anakin taucht irgendwie erst nach 30 Minuten auf. Und wäre am ehesten die Hauptfigur. Obi-Wan ist keine Hauptfigur, Qui-Gon Jinn ist auch nicht die Hauptfigur. Es ist wirklich einfach strange. Und es gab mal so einen Typ, der hat Leute gefragt, so, ja, beschreib doch mal die Figuren aus Episode 1, ohne auf ihr Aussehen oder ihr das, was sie machen, einzugehen. Beschreib sie mal, wie sie als Figuren sind. Und das konnte man einfach nicht, weil die einfach so flach und so schal sind und man die einfach nicht als Charakter, aber jetzt beschreib mal bitte Karate Kid ohne die Wörter Karate und sein Aussehen und Kid. Ja, das ist schon sehr schwierig. Aber ich meine, zumindest Han Solo kannst du halt irgendwie beschreiben. Wie das ist ein Draufgänger, okay, anderer Test. Ist cooler Typ. So. King Kong ohne die Wörter Affe und New York. Und es ist kein Tabuspiel. Es sollte, mein Gott, was ich damit sagen will, dass die Charaktere halt sehr flach sind und man nicht viel mitkriegt. Mein Gott. Ja, stimmt. Das haben die aber bei 7 schon schöner gemacht, fand ich. Der war schon wesentlich, der war super aufgeräumt, der hat eine schöne Story, der erzählt sich gut. Ich würde ihn auch gern, aber ja, ist halt sehr uninspiriert, finde ich. Ja, aber das ist immer die Sache so. Er ist sehr inspiriert von Episode 4. Ja, sehr, ich meine, klar. Aber ich glaube, es braucht das, damit man diese Trilogie rechtfertigen kann für den Fans, halt, damit man jetzt auch ein bisschen exzentrischer werden kann. Es war halt nur Fanservice, da bin ich ihnen auch dankbar für. Und ich glaube, dass jetzt Rian Johnson extrem einfach auspacken wird und einfach komplett Dinge macht, wo auch sehr viele nicht mehr einverstanden sind. Ich habe so ein paar Screenshots gesehen, so geleakte Szenen. Weiß nicht, ob ihr Bock habt, das zu hören, aber das sind echt crazy Leute dabei, einfach die abgefahren aussehen und so komische Alien-Köpfe haben und das sieht halt auch nicht so aus wie Star Wars, aber da habe ich schon jetzt mehr Bock drauf, als auf alles, was ich jemals von Episode 7 davor gehört habe. Das ist einfach eine andere Welt und also nochmal ein größeres Universum. Das ist ja auch geil, fand ich damals, dass man halt nie das Gefühl hatte bei den ersten Episoden, dass man gerade bei Seite 1 anfängt, eine Story zu gucken, sondern man das Gefühl hatte, davor ist schon sehr viel passiert. Und da fangen die einfach an, von dem galaktischen Senat zu sprechen und so, den man noch nie gesehen hat bis dato. Das hat mich damals wahnsinnig gemacht. Als ich zum ersten Mal Star Wars geguckt habe, bin ich wahnsinnig geworden. Weil ich bin in die Videothek gefahren, habe mir den ausgeliehen, weil ein Freund von mir musste jetzt endlich mal gucken. Dann habe ich das gemacht, habe mir den VHS damals ausgeliehen, habe den eingelegt, dann stand da Episode 4 und ich war so, wo sind denn die anderen drei? Ja. Dann bin ich zurückgefahren und habe gesagt, ich brauche noch die anderen drei. Dann habe ich gesagt, die gibt's nicht. Wie, die gibt's nicht? So, das muss doch geben. So, dann bin ich total, da gab's noch keinen Google. Ja. Und dann sitzt du da und weißt überhaupt nicht, was du damit machen sollst und drehst einfach mit 14, 15 durch und willst irgendjemanden totschlagen. Ja. Aber ganz am Anfang hieß es doch gar nicht Episode 1. Es hieß ja, also nur Krieg der Sterne. Ich kannte immer nur Krieg der Sterne. Und Episode 4, glaube ich, ist dann auch erst später irgendwie dann reingekommen. Die wurden ja auch immer auch vor der großen Erneuerung nochmal irgendwie abgeändert. Wie genau, sicher, ich glaube, die wurden erst Episode 4, als klar war, dass halt noch in der Trilogie da. Aber es gab nochmal, das war auf jeden Fall nicht diese Special Edition, weil die habe ich dann im Kino später gesehen. Die wurde mit der großartigen Szene in Jabba's Palast, mit dieser Beyoncé-Gesangsszene. Wow. Ich glaube, das ist eine der schlimmsten Sachen, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. So. Ja. Aber allein, dass man davon spricht, ist doch eigentlich, naja, gut. Aber ich würde gerade sagen, das macht es zu Kunst. Was aber ich auf der anderen Seite. Star Wars wird als Gesamtkonzept perfekt, auch wegen den verkorksten Prequels. Ja. Glaube ich. Das wird einfach die perfekte popkulturelles Machwerk, auch wegen den katastrophalen Leute Prequels. Streiten sich. Leute, das wird besser sein als alles, was jemals perfekt du war. Du sprichst so, als wäre es noch nicht passiert. Findest du nicht, dass Star Wars eigentlich das mächtigste ist, was es momentan so gibt? Auf jeden Fall, aber es geht ja noch weiter. Wir sind ja mittendrin noch. Voll, aber wie lange geht die ganze Sache noch weiter? Ja, es kann jetzt natürlich die Mega-Kommerzialisierung kommen mit irgendwie 100 Spin-Offs. Wir werden das Ende von Star Wars nicht erleben. Gedöns. Nee. Oder wir werden es erleben. Ich glaube, wir erleben auch das Ende des Superheldenfilms. So, weil das hält sich, glaube ich, auch nicht mehr lange. Genau, auch unsere Theorie, dass wir irgendwann Marvel gegen DC in einem ganz großen Film einfach, der 19 Stunden geht. Und da sterben alle. Da sterben alle. Kommentiert von Podcastern. Kommentiert vom Das Podcast UFO von und Grumblepack einfach. Ganz, ganz weirde Sache. Aber das wird, glaube ich, passieren irgendwann. Weil, ohne Scheiß, also Marvel kann jetzt komplett durchdrehen, werden sie, DC wird durchdrehen. Und im Endeffekt, was die logische Konsequenz ist, auch, dass beide in einem Film gegeneinander kämpfen. Aber bitte nicht so wie der Batman wie Superman-Film. Der war so schrecklich. Das war das Schlimmste, was ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. Ja. Aber Civil War fand ich super? Nee. Den fand ich schlimmer als Batman. Echt? Und Superman, ja. Du bist aber der Erste, den ich treffe. Ja, aber es hat, ich war auch die ganze Zeit, das habe ich letzte Woche erzählt, da war ich die ganze Zeit in so einem D-Box Motion Seat, der die ganze Zeit einfach die Bewegungen mitmacht. Das sind so die ultramodesten neue, das ist die Zukunft von Kino angeblich. Nicht im Ernst. Du willst aber die ganze Zeit, ich war der Einzige im Kino, der auf diesem Sitz saß und dann mitten im Raum und alle haben normal den Film geguckt und ich wurde die ganze Zeit so, aber übertrieben. Ich habe das die ganze Zeit auf der höchsten Stufe gehabt, was rückblickend, glaube ich, eine falsche Idee war, aber ich wurde die ganze Zeit so übertrieben rumgerückelt die ganze Zeit. Wo war das? Vorne das geworfen. Ist jetzt kein Witz, das gibt es wirklich. Scheiß in Lünen. In Lünen. Das ist bestimmt nur so ein alter Mann, der das immer so, ey, Scheiße, ich muss hier, ne? Ich dachte, dass es nur irgendwie so nach oben oder unten, vielleicht zu links geht, kann man, es kann übertrieben ausrasten. Und auch bei den Schwenkern am Anfang, es waren ja, fing ja dann an, irgendwie Budapest, ja, dann Berlin und so. Und dann sind ja diese ganz normalen Establisher über die Stadt, die einfach so ein kleiner Schwenk. Und selbst da rasten die völlig aus und schweißen einen so mit, als wäre das irgendwie die größte Action-Szene. Oh Gott, das ist schrecklich. Und dann, ach, bist du eigentlich auch angeschnallt? Nein, du bist nicht angeschnallt. Was ich, ja, ich bin in die ersten Runde bin ich einfach aus der Kurve geflogen. Aber das war einfach so nach vorne geworfen worden. Ich habe nichts erwartet und es war wirklich aber die geilste. Ich konnte mich auf den Film nicht so richtig konzentrieren. Hab's aber nicht ganz verstanden, die Story. Aber stell dir mal vor, die machen das mit so Horrorfilmen, mit so Jumpscares irgendwie. Du würdest da sind einfach auf einmal, zack, bist du einfach direkt aus dem Sitz geworfen. Es beginnt ja mit einer Kampfszene, der Film. Ja. Und ich dachte mir, okay, der gewöhnt dich bestimmt langsam an da, dann den Fakt, dass du gerade rumgesteuert wirst. Nein, direkt einfach nach vorne wie so ein Schleudersitz. Da muss ich erstmal den Platz wieder suchen. Ja, kein Scheiß, aber ich gucke mir den Feld nochmal an. Also, mir haben viele gesagt, der wäre sehr gut. Klingt auch gerade wirklich so, also ich könnte den auch nicht objektiv bewerten, wenn ich so gesessen hätte. Kannst du nicht. Ich weiß auch nicht, ob das alles stimmt oder du nicht einfach auf einen anderen Typen drauf gesetzt hast oder irgendwie sowas in der Richtung, der dich einfach versucht hat abzuschütteln. Der den Film sehr toll fand. Ich glaube nicht, dass das so existiert, Stefan, ehrlich gesagt. D-Box-Seats gibt es wirklich. Unfassbar. Ja, hat man sich jetzt gedacht, 3D ist schon richtig unnötig. Wir brauchen noch was. Ja, genau. Unnötig. Wir brauchen noch was kann noch. Und jetzt, ich glaube, kurz vorm Geruchskino, glaube ich, ist dann der Höhepunkt genannt. Ja, das meinst du, das kommt noch? Ich glaube da fest dran. Wenn ich glaube auch Wasser und so. Also so, wie so, großen wie so, vier, so 5D-Kinos, war so ja. In, zum Beispiel im Moviepark, Zeitreise dann. Bottrop da, wo dann ganz schlimm so Wasser spritzt. Ja, so. Da war ich immer 4D-Kino, was allein, also dimensionstheoretisch so, nicht 100% physikalisch passt. Physikalisch null aber, Handfuß. Aber auch da gab es dann so eine Szene, wo ganz viele Mäuse irgendwie auf der Leinwand waren. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich weiß, was das war. Und oder? Das war hier der in Phantasialand, dieser Piratenfilm, oder? Das kann sein. Und dann wurden so in dem Kinosaal unten so ganz viele Mäuse durch den Saal gehetzt. Nein, da wurde irgendwas so durchgeschossen, was sich so angefühlt hat, als ja, würden dir so Mäuse... So Luft im Endeffekt, ja, so Luft, so ganz Luftdruck. Genau, ja. als würden die Mäuse so zwischen den Beinen ja. durchlaufen. So. Und dann gibt es eines, wo so Tauben, so, dann, so eine Möwe kackt und dann fallen so Wassertropfen und so auf dich runter. Ja? Und so. Ja, ja, ganz toll. Weil Möwen scheißen Wasser. Ja, Möwen scheißen Wasser. Hätten wir mal konsequent gewesen, immer richtig viel, jeden Tag so literweise, tonnenweise die Möwenscheiße reinpumpen. Aber nur auf eins, einfach in der Mitte so zack. Ein. Sie wollten realistisch, sie haben sie realistisch. Und die sind Mäuse, viel Spaß. Sie ist einfach Mäuse. Aber einfach ein totales Chaos. Sie machen so, die verschließen so die Tür und dann leider Mäuse. Dann kommt und so ein alle Jaguar Leute sterben und rein, essen einfach sich gegenseitig auf und ficken und keine Ahnung. 6D-Kino, Dimensionen, der Hitler noch lebt. Das voll was soll das heißen? 4D? Moment, was soll das mal heißen? 4D! Ist neben ihm noch frei? Nein. Das war meine Hitler-Impression. Habt ihr da noch Fragen? Wie lange nimmt, wie schaffst du es mal so lange aufzunehmen? Jetzt bin ich schon fertig, ich schwitze. Ich werde jetzt erst warm, Alter. Ja, wirklich? Ne? Voll. Ja, ich glaube, das ist eine andere Dynamik bei uns. Wir haben viel kann zu länger. Ja. Nee, wir wollen einfach direkt abliefern und irgendwann können wir einfach nicht und mehr. Und merken dann irgendwann, dass wir es nicht können und dann ziehen uns dann aus Scham einfach zurück. Ja. Und dann wie lange geht bei euch noch mal eine Folge? Eineinhalb Stunde. Oder? Eine Stunde. Nein, also Stunde ist es der Richtwert eigentlich. Nee, das ist ja bei uns. Ja, wir sind Autokino, ich habe jetzt noch den dritten Podcast, weil ich ist ja langweilig auch den ganzen Tag. Kann man nur empfehlen, Larissa war auch zu Gast in der letzten Folge. Ja, wir haben uns mit Weißwein betrunken. Bei uns in der nächsten Folge zu Gast. Larissa wird jetzt auch, ist jetzt auch fester Bestandteil. Wir machen jetzt einmal im Monat noch ein Special. Ah, cool. Kann man auch einfach ankündigen jetzt mal hier. Was hier, ich krieg da die exklusive Information. Yes. Ja, Larissa und ich haben jetzt ein einstündiges, also mach nochmal ein Format zusätzlich. Also eigentlich rede ich auch nur noch den ganzen Tag. Oder Snapchat, daraus besteht mein Leben. Snapchat redest du, um nicht schweigen zu müssen? Ja. Weil sonst ertrage ich meine Stimme im Kopf nicht. Was sagen deine Stimmen im Kopf? Meistens geht es um Essen und Blut. Und Mädels. Mädel-Podcast. Mädchen-Podcast. Der Madel. Der Mädel. Das ist der Madel-Podcast. Servus Christi. Wollen wir reinlassen? Das ist der Burschen-Podcast. Der Burschen-Podcast. Der Meisterster-Fischer Burschen-Podcast. Ich habe mich die Woche gefragt, ob Chris Teil irgendwann in seinem nächsten Programm, jetzt ist ja gerade Darf er das ist und ob das nächstes dann Darf sie das. Ah, dann geht es auch noch um Sexismus. Ja, das sozusagen. Geil. Dann kommt echt die Reichskristallnacht. Ja, da sich da mal drum kümmern. Die Reichskristall. Oh, da hätte ich Bock drauf. Ihn einfach mit so einer Schweinepeitsche durch den Hof zu treiben. Der muss dann auch so ein Abzeichen tragen. War ich zu Gast deine Freunde von dem? Nein, ich überhaupt nicht. Okay, finde den auch scheiße. Den finden mal, alle ganz scheiße. Ganz kurz im Ernst. Ich finde es ja toll, dass er ein Wortspiel hinbekommen hat mit seinem Namen. Aber erstmal großen Respekt, dass er, dass er so heißt. Aber will man sich da nicht irgendwie konnotieren mit was Coolem? Ich meine, so ein Kristall ist mega cool. Aber es ist nicht so lustig. Also wenn ich Kristall ist meistens recht unwitzig, aber da haben sie ja viel gemeinsam. Nicht so geil, also nicht so männlich. Es ist halt einfach so, man sieht nicht so einen Comedian, der einen dicken Comedian, der über seine Kinder spricht, sieht man nicht so richtig in dem in Kristall. Und vor allem mit Christus kann man noch mehr machen. Christus? Christus zum Beispiel. Christian Bale. Kann man auch viel Google verwirren, einfach so ein bisschen. Moment mal. Christian Bale. Also ein cooler Nachname, so will ich den nennen. Als Mittelname Chin Bale. Chin Bale. Christian Bale Becker. Das ist ja Christian Bale Nacht. Ja. Ja. Ich glaube, wir haben es eigentlich, oder? Wir haben es mit einer Stunde. Wir sind noch 5 Minuten noch. Ach, kriegen wir noch hin, oder? Ja, pass, ich muss. Mach noch ein bisschen Werbung für dich, für deine Sachen, für Carhartt. Du machst. Carglass. Ich mach Werbung für Carglass. Carglass repariert. Aber es ist tatsächlich so gewesen, dass ich mal, als ich mir irgendwann in mein altes Auto einen Stein in die Scheibe und während dieser Stein gerade eindrang, hatte ich sofort. Ist wirklich kam die Carglass-Werbung. Das ist überkrass. Du sitzt so da und dann fragst du, was machst du denn? Er sagt, Carglass reparieren. Carglass. So während du den Stein noch im Anflug siehst. So. Genau so was. Und dieser Riss ging so. Und ich war direkt so, ich musste Carglass. Das ist so krass gewesen. Das ist wirklich, die haben dein Gehirn so manipuliert mit dieser Scheiße. Wie der Winter Soldier hat einfach direkt implementiert, wenn man das weiß, Steinschlag. Ja, oh mein Gott. Das aber man hat direkt die Melodie im Kopf. Wie der Winter Soldier. Ja, das ist wirklich so. Die Szene habe ich mitbekommen, weil er war irgendwie gerade der Sitz kaputt oder so. Der Techniker musste die neue Sicherung reinstecken. Der Typ, der den Sitz geschüttelt hat, der war mal kurz auf Toilette. Neues Akku, man muss mich wiederbeleben, der weiß ich nicht genau. Und dass du auch kurz bewusstlos warst, einfach für die mit einem Film 20 Minuten verpennt hast. Ich war mit einem Freund von mir im Kino und wir hatten dann so ein Filmkritikformat, dass wir direkt nach dem Kino nach Hause gegangen sind und dann eine Kamera angemacht haben und über den Film geredet haben. Und dann saß er da so mit verschwitzten Lächeln so, und Florentin, wie hat dir der Film gefallen? Ja, eigentlich ganz gut. Ja, wirklich? Fandest du nicht ein bisschen langweilig? Nö, warum? Ja, du bist eingeschlafen während des Films. So, ich so, was? Hast du es nicht gemerkt? Ich habe es nicht gemerkt. Du bist jetzt eingeschlafen, du hast einmal laut geschnarcht und ich musste dich wieder wecken. Und ich habe das nicht gemerkt im Film. Und es war nicht die Weckaktion? Nein, das war Saving Mr. Banks, dieser Film mit Walt Disney. Und hat dir gefallen auch? Hat mir gut gefallen. Ich fand den auch nicht langweilig. Langweiligen Zwischenfall. Aber da fragt man sich schon, bei wie vielen Filmen in der Vergangenheit habe ich einfach die Hälfte geschlafen, ohne es zu merken. So, ich habe vielleicht. Oder bei wie vielen Liedern habe ich den Refrain noch nie gehört, weil ich die ganze Zeit eingepennt bin. Ich will noch kurz bei Carglass sagen, den Funfact, dass Carglass in England Autoglas heißt. Ja. Total Scheiß. Nicht im Ernst? Ja, wirklich. Autoglas Repairs. Die wollen immer so ein bisschen. Autoglas Exchanges. Autoglas Exchanges. Goodbye. Sorry. Weißt the lyrics doesn't match exactly. Bye. Es gibt auch Seitenriver. Das gibt es auch noch in Amerika. Seitenriver. Oder zum Beispiel auch. In Seitenbacher. Milch. Ich dachte, wir waren gerade bei. Ja, das populären war schon, das war, ja, das war schon gut. Mein Gott. War gut, war lustig in der anderen. Nee, es war in der vierten Dimension. Einfach den Gag nochmal in der. Zu langsam. Der Gag nochmal in einem 4D-Kino anschauen, dann glaube ich, ist es richtig gut in einer anderen Dimension. Warum hat sie das nicht gewusst? Kennst du diese Sticker-Alben, wo man dann auch manchmal so Sticker hatte, Diddle. So mit Geruchgedöns? Diddleblöcke. Ich hatte diese leeren Augen. wofür diese Anekdote hin? Was mache ich heute Nachmittag, Augen? Einfach, die sind komplett durch mich durchgeschaut. Als würde ich Dänisch sprechen. Nein, ich habe gerade einfach so. auch Dänisch. Aber Panini-Alben hat doch keine Geruchsticker drin. Nee, aber es gab dann so Special-Alben, so die Simpsons-Sticker, da habe ich ganz viel gekauft, wo es dann auch so Special-Sticker gab mit so einem runden Kreis drauf, im Gegensatz zu den eckigen Kreisen, die andere Sticker hatten. Und wo man dann irgendwie so drauf rubbeln kannte und dann hat es so gerochen. Und das hat alles, da dann irgendwie es so. Mal, es gab auch mal so Spielzeugfiguren, die haben auch gestunken. Ja, die Müll, die waren so Müllzombies oder so. Ja, das genau. Aufgemacht, die haben die ganz doll, die waren so asoziale, kleine Asoziale sahen die aus. Mhm. Ja. So, und die haben auch gerochen wie Asoziale. Die hatten aber alle einen anderen schlimmen Geruch. Ja, jeder, man die sammeln. Das war wirklich, wo stellt man die denn hin? Genau, wie Bertie Botts Bohnen, wenn du die gibt es ja auch so mit Mit Kotze. Ja, mit Kotze. Das glaube ich, wenn das, das habe ich einmal im Maul gehabt, das ist das Schlimmste auf der ganzen Welt. Ja. Wie werden die getestet? Schmecken die wirklich nach Kotze dann? Oder? Nach Kotze. Ja, schon wirklich. Also, welches Bernie Bots Bums schmecken wirklich nach welches Kotze? Welches arme Schwein sitzt da in dem Institut, wo das entwickelt wird? Ja. Also probier mal, ob die Bernie Bots Bohnen nach Kotze schmecken. Also, wir haben hier 80 verschiedene Kotze-Geschmäcker. Sag mal, welchen der Beste für das. Okay, alles klar. Also, oh, mein Studium ist es mir wert. Okay, bitteschön. Das ist doch schrecklich. 10 Euro die Stunde da. Hast du schon, was war dein beschissenster Job, den du jemals gemacht hast? Ich habe so viel gemacht. Ich habe so Zettelchen immer eingeworfen für so einen Ökoladen bei uns in die Ecke im Rottgau. Da habe ich immer, bin ich immer als Erster in den Hochhäusern gelaufen, habe geguckt, was da so los ist. Ah ja, genau. Dann so, könnte man diesem so, man so schnell, schnellfeuermäßig. Dann wurde ich irgendwann mal, habe ich eine Tür aufgerissen, weil ein Typ, der hatte keine Werbungssticker hatte der. Und da habe ich dann das eingeworfen. Da hat er schon hinter der Tür gewartet, hat er aufgerissen. So, das werde ich da bearbeiten. Dann habe ich wirklich meinen Job verloren, weil dieser alte Mann mich verpetzt hat. Ich habe mir neulich einen keine Werbung bitte Sticker an meinen Briefkasten gemacht. Mhm. Weil es hat Überhand genommen, die Werbung. Und dann wurde der einfach abgerissen und dann hatte ich wieder Werbung drin. Ich bin offensichtlich machtlos so, gegen jetzt, Werbung. Jetzt ist aber Face-Off. Was ist die nächste Phase jetzt? Bitte erstmal keine Werbung, dann drunter bitte keine Werbungssticker nicht abreißen. Oder umgekehrte Psychologie, bitte viel Werbung. Dann sind die verwirrt, dann wissen die nicht, was ja, sie ja, die machen haben mir einfach abgerissen. Werbung. Dachte ich mir, ja, ich bin offensichtlich machtlos gegen Werbung. Also dann habe ich auch nicht mehr, habe ich einfach aufgegeben, den Streit beigelegt. Ich hab das auch letztes Mal. Das wäre ein geiler Film irgendwie so. Stefan gegen die Werbeindustrie. So ein, der erste Plan scheidet, okay, aus. Dann nicht weiter. Endcredits, ein Name. Genauso wie irgendwie so ein Kind, der unbedingt Tänzer werden möchte. Und dann geht er in die Tanzschule und die wurde umgebaut. Irgendwie sitzt ein Bioladen und dann der Film zu Ende. So. Oder aber den Bio. Tanzschule hat zugemacht. Ciao. Bis zu Teil 2, haut rein. Aber den glücklichen Bioladen dann, Teil 2. Ich habe auch letztens so Sticker gekauft. Das ist total geil. Weil hast du den gekauft? Ich habe den gemacht einfach. Ach, du hast den gemacht. Ja, weil wie deswegen hast du ihn noch abgerissen, ja, weil du nicht gekauft hast. Unlizenziert, das kannst du auf gar keinen Fall machen. Weil du hast keine Werbung in deinem Briefkasten, deswegen wusstest du nicht, dass es die gibt. So Werbung für Anti-Werbung-Sticker. Also, das ist, auch das nicht, ist schlecht. Nicht schlecht, weil es landet ja nur bei Leuten, die den noch nicht haben. Marketing. Das ist unsere Marketing-Gruppe. Da haben wir doch noch eine gute Idee zum Schluss eigentlich. Ja, perfekt. Ja. Leider ist dir deine Idee nicht mehr eingefallen, wie man die ganze Welt besser machen kann. Das wenn natürlich noch einfällt, aber das hört ihr dann in der nächsten Folge von Das Podcast-UFO. Sehr gern. Ja, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast, ja, in deinem danke, dicht bestückten Terminplan. Ja. Hört alle, Radio Nukular müssen wir wahrscheinlich nicht empfehlen, kennt ihr eh alle schon, super gut. Und wenn ihr kommt nur auf die Tour. Ja, kommt auf die Tour. Nee, Rockstar. Kommt auf die Tour. Habe ich vielleicht keine Zeit. Das ist nett, danke. Aber also, ja, danke schön. Fandest du das letzte Mal so schlimm? Nein, überhaupt nicht. Er fand es echt gut. Ich fand es richtig krass. Vor allem, wie viele Leute da sind, ey. Das war echt, wir standen an dieser Schlange und das war schon. War in Berlin. Es war erst die falsche Schlange. Aber das ist nicht so wichtig. Organisation war vielleicht nicht ideal. Aber es war echt schon krass zu sehen, weil man sieht ja auch so die Leute, die kommentieren und so die Zahlen ein bisschen. Aber dann wirklich einen vollen Raum zu haben und zu merken, okay, da sind echt Gesichter hinten und nicht nur irgendwie taiwanesische Bots, wie man eigentlich sie eingekauft hat. Das war schon krass. Das war schon beeindruckend zu sehen. So, da hatte ich schon Respekt, so, weil so einfach, glaube ich, wäre ich da nicht auf die Bühne gestolpert, wie du das da gemacht hast. Ich war einfach betrunken. Ja. Und ich hatte das ist viel Alkohol bei euch doch, ne? Also eigentlich nur bei mir. Dominik hat noch nie Alkohol getrunken. Er hat einmal ein Glas Bier getrunken. Das ist so wie ich nur ein einziges Mal einen Muffin gegessen mit Gras. Und das ist meine einzige Drogenerfahrung. Hm. Einfach runtergefallen. Ja. Und ansonsten nicht ganz verstanden. Auf die Wiese, deswegen war Gras am Muffin. Ach so. Den habe ich verstanden. Können wir bitte den Gag noch ausschneiden? Wir haben eben besser gehabt zum Schluss. Aber danke schön, dass du da warst. Es war eine große. Ja, das ist gut, dass wir immer Themen. Wir haben, glaube ich, 100 Themen angefangen, keins davon zu Ende gebracht. Sehr das schön. Das ist unser Ding. Hört euch halt das ist an, unser Alkohol. Wenn ihr nur 8 Stunden Zeit habt, hört euch nur den Mädchen-Podcast an. Den muss man, glaube ich, gehört haben als Podcast-Fan. Wenn ihr noch 8 Stunden zu leben habt, dann hört euch den Mädchen-Podcast an. Holt euch einen Delfin, 2 Kopfhörer und schön Mädchen-Podcast durch das Mittelmeer. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ich danke euch, dass ich eingeladen habe. Immer gerne. Bis dann. Danke an Larissa. Ja, danke, dass ihr mich nicht eingeladen habt. Ciao, tschüss.